Nest, der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Krähennest hier, Podcast, Bernd Pirat und so weiter, ihr wisst schon, hab heute den ganzen Tag schon gemacht und ich habe jetzt einen Engel bei mir und er, ihren Mann. Stell dich doch ganz kurz vor für die Leute, die dich nicht kennen und wenn sie dich nicht kennen, sollen sie am besten, nochmal überlegen, dass sie sich besser informieren sollen. Hallo, ich bin die Chrissy, ich war mal im Landesvorstand vor, sagen wir, 8 Stunden und bin jetzt nicht mehr im Landesvorstand. Ich wurde gefragt von Jens Ballerstedt, ob ich Engel machen möchte, das heißt so ein bisschen helfen und ratschlagen und sowas. Und ich bin jetzt also ein Engel und helfe dem PolGF. Ich habe aber eben schon ein langes Gespräch mit dem Christian geführt. Das ist jetzt mein Nachfolger neben dem Daniel Neumann. Und der kann mich auch jederzeit anrufen. Und ich werde einfach, wenn sie möchten, bin ich dann da und gebe Rat und sowas. Und für die Steffi wahrscheinlich halt auch immer noch. Also, ja. Und für den Paki, hattest du gerade erwähnt? Paki habe ich noch nicht erwähnt, aber vom Paki, da muss der sich auch keine Sorgen machen. Wenn der irgendwelche Fragen hat, wenn der irgendwas möchte, Hilfe oder so, dann bin ich da. Weil ich finde das sehr wichtig, dass man jemanden hat, der, wenn man neu gewählt wurde, auch mal sagen kann, wie läuft das vielleicht, was war im letzten Jahr nicht so gut, was könnte man vielleicht besser machen. Ein bisschen Einarbeitungshilfe ist einfach nicht verkehrt. Viele Sachen muss man halt aber einfach selber dann erfahren. Genau, deswegen reden wir auch, wir wollen über das vergangene Jahr reden. Ganz allgemein gefragt, wie war das letzte Jahr für dich? Aufregend, anstrengend, schön, schrecklich. Fangen wir mit anstrengend an. Ist die Vorstandsarbeit so aufzehrend, dass wir unsere Vorstände regelmäßig verbrennen? Oder wird das alles nur falsch dargestellt? Oder erzähl doch mal aus dem Nähkästchen. Ja, also ich denke, zum einen kommt es auf jede Person ein bisschen selber an. Hört man eigentlich dieses Prickeln hier von der Fritz-Cola? Nein, das hört man nicht. Ach, schade. Ich habe euch gerade eine Club-Mate-Cola hingehalten, weil das prickelt in meinem Ohr so schön. Also es ist aufregend und anstrengend, weil einfach viel zu tun ist, weil es immer ein, das ist ja, man sagt ja immer der Schwarm und so, aber ich meine, es sind einfach viele Individuen, die viele unterschiedliche Bedürfnisse haben, je nachdem, wie man gestrickt ist, ob man sagt, ich nehme mich dem an oder ich sage, das ist jetzt nicht mein Bier, ich gebe das weiter, kann man dann halt natürlich seinen Stresspegel hoch und runter drehen. Mhm. Möchte ich mich allem annehmen oder möchte ich das nicht? Und da ich eigentlich von mir sagen würde, dass ich immer versucht habe, so die Basis mit einzubeziehen und gehofft habe, das offene Ohr und die offene Kommunikation wird dazu führen, dass es mehr Einigkeit gibt oder zumindest, dass es so viel Verständnis für die Arbeit des Vorstandes gibt, dass man halt auch so ein Gefühl dafür bekommt als Außenstehender, war das für mich halt oft aufreibend. Ich bin jetzt nicht jemand, der Sachen so schnell persönlich nimmt, also mich ich bin zwar dann emotional irgendwie erregt, wenn ich manche Sachen höre, aber ich bin dann nicht betroffen. Mhm. Ich denke dann da ein bisschen drüber nach und suche den wahren Kern und hoffe, dass ich ihn finde. Oder vielleicht finde ich auch einfach keinen. Also ich beschäftige mich mit dem, was man mir sagt. Und entweder mache ich da was draus oder ich finde, da ist nichts draus zu machen. Mhm. Und dadurch konnte ich das gut ablegen, wenn ich das Gefühl hatte, es ist gerade einfach anstrengend, aber hat keinen Sinn. Diese Aufregung, dann habe ich es einfach zur Seite geschoben. Und dann sagtest du, schrecklich. Ich meine, die Hörer werden jetzt ein bestimmtes Bild im Auge haben, aber erzähl doch mal. Ja, das. Ich hoffe, sie haben kein Bild im Auge, sondern vor Augen. Das ja, tut dann okay. Auch schrecklich weh. Nee, also schrecklich waren Zeiten, in denen irgendwelche Gates entstanden sind. Mhm. Einmal ist es schrecklich zu wissen, verdammte Scheiße, ich habe was falsch gemacht. Das tut in dem Moment halt einfach unheimlich weh zu merken. Ich habe da irgendwie gerade was losgetreten oder ich habe etwas nicht aufhalten können oder ich habe eine Sache nicht betreut. Also dieses Abschätzen, was ich eben sagte, ob da jetzt der wahre Kern drin ist oder nicht. Wenn man sich verschätzt und man tut es zur Seite und dann eskaliert das. Das sind halt so Sachen, die sind einfach schrecklich. Mhm. Also heute würde ich zurückblicken auf die Zeit, wo Klaus Hammer gegangen ist und wo ich dann sagen muss, vielleicht ist der Fehler einfach da, dass wir uns mehr hätten kümmern müssen um die Differenzen, die da vor Ort stattgefunden haben. Und vielleicht haben wir den Klaus zu sehr alleine gelassen. aber das kann ich halt nicht zu Ende denken, weil ich weiß, es gibt keine Alternative für das, was passiert ist. Aber ich kann halt das Learning daraus ziehen, dass solche Sachen nicht mehr so passieren sollen in der Form. Mhm. Und ich glaube, da haben wir auch im Vorstand selber ein bisschen mehr daraus gelernt, indem wir dann gesagt haben, okay, wenn jetzt irgendwelche Streitigkeiten sind, dann greifen wir da jetzt halt auch einfach mal durch. Mhm. Und haben halt vor allem gegen Ende, nachdem wir uns mit den Schiedsgerichtsverfahren bekannt gemacht haben, auch auf ziemlich viele Sachen reagiert. Also ich glaube... Wie im Schiedsgerichtsverfahren reagiert, wie meinst du das? Also wir haben, wenn wir gesehen haben, es gibt irgendwelche Streitigkeiten und Konflikte, dann haben wir uns das genauer angeguckt, sind dann auch schon mal hingefahren. Wenn dann Beschwerden waren, haben wir da nicht so oft drüber hinweg geguckt, wie ich behaupte mal der letzte Vorstand, der dann halt so... ja, ich kann jetzt nicht die Statistik der Ordnungsmaßnahmen irgendwie auspacken, weiß ich nicht. Aber ich habe das Gefühl, wir haben schon vor allem nachdem das halt mit Klaus Hammer am Ende leider so gelaufen ist, geguckt, dass wir solche Eskalationen irgendwie schneller sehen, mehr wahrnehmen und dann versuchen da mehr schneller was zu machen, damit halt einfach sich was tut und die Leute auch sehen, es tut sich was. Mhm. Ja, dann, also die Sachen zwischendrin, wenn die irgendwie anstrengend oder hektisch waren oder schrecklich, dann habe ich vieles vergessen und da bin ich vielleicht auch ganz dankbar für. Aber was ich halt auf jeden Fall nicht so schnell wegstecken werde, ist die Sache mit dem Gutachtengate. Mhm. Das ist ja jetzt auch nicht so lange her. Und ja, das, wie ist da so rückblickend? Ich sag mal, es ist ja auch noch relativ frisch. War es eine Hetzenjagd, wie manche gesagt haben? War es zu Recht? War es zu viel, zu wenig? Ja. Also, ich glaube, viele Sachen, viele Kritik ist berechtigt. Wir hätten das mit dem Gutachten vermeiden können. Wir haben da echt dämlich gehandelt. Mhm. Die Gründe, weswegen wir dämlich gehandelt haben, ist hinreichend bekannt, unter anderem wegen Überarbeitung. Mhm. Und aber wie sich manche Leute an Sachen aufgeilen, ist halt schon, also ist schon ein bisschen bewundernswert. Könnte ich gar nicht. Ich hätte gar nicht den ganzen Tag und die Kraft dafür, das so intensiv zu tun. Mhm. Also bei manchen habe ich das Gefühl gehabt, die führen da ein Schmierentheater vorne und hinten rum. Mhm. Und das ist einfach sehr, ja... Wenn solche Gates auf einen zukommen wie so ein Gutachten-Gate, dann erkennt man manchmal Sachen in einem Landesverband, von dem man weiß, dass sie da sind, aber halt, die man eigentlich nicht sehen wollte. Mhm. Darf ich da konkret nachfragen, was du meinst oder führt das zu weit? Nö, also wenn Leute irgendwie sagen, sie sitzen jetzt irgendwie seit Tagen zu Hause und weinen, weil der Vorstand irgendwie solche Fehler gemacht hat oder dann von sämtlichen, na, was heißt sämtlichen Leuten, von vielen Leuten, die auch eine gewisse Aufmerksamkeit haben, weil sie Multiplikatoren sind, auf Twitter dann Rücktrittsforderungen gegeben werden und wenn ich dann darauf reagiert habe, kam dann die Direktnachricht, ja, ich meine halt nicht dich aus dem Vorstand, ich meine halt andere aus dem Vorstand. Mhm. Das ist halt... das sind so Sachen, wo ich mich manchmal frage, also ist das alles noch normal, wie das da läuft? Mhm. Und solche Rücktrittsforderungen von der Liste, von der Bundestagsliste, ist schon okay. Mhm. Aber ich denke, es war schwierig, ja erstmal darüber nachzudenken und das kurz sacken zu lassen, was so passiert ist. Also du erfährst halt von einem Moment auf den anderen, okay, scheiße, du hast ein Gate an der Backe, was machst du jetzt? Und manche Leute haben Zeit darüber zu reflektieren, wie verhalten sie sich. Mhm. Meine Entscheidung war, mich zu entschuldigen, weil ich fand, dass es ein Fehler war. Manche Leute hätten vielleicht aber auch einfach etwas länger gebraucht, darüber nachzudenken, welche Konsequenzen das hatte und wo sie falsch gehandelt haben. Diese Zeit wurde aber den Leuten nicht gegeben. Ich kann verstehen, dass die Menschen sauer waren und gerne Antworten haben wollten. Aber wie dann zum Teil ja umgegangen wurde mit uns, das kann ich halt nicht so gut nachvollziehen, vor allem im Nachhinein. Und es ist halt auch einfach meine Erfahrung, morgens aufzustehen und nicht wach zu sein, sich auf die Toilette zu setzen und währenddessen WDR 5 zu hören, dass jemand deinen Rücktritt fordert aus dem Landtag. Mhm. Das sind halt schon Sachen, da kann man sich nicht vorher darauf vorbereiten. Das ist einfach, das ist schon so ein bisschen schrecklich, obwohl man weiß, dass es passieren kann und mhm. dann passiert ist. Und im Nachhinein betrachtet würde ich sagen, der Schaden nach außen ist nicht so groß gewesen, wie er hätte sein können. Aber der Schaden den ich jetzt persönlich davon getragen habe, dass ich mich echt gefragt habe, was ist hier eigentlich los, was machen die Leute da, das hat mich schon getroffen. Und dass Alex gegangen ist, hat mich auch sehr getroffen. Gut, kommen wir zum Schluss. Danke erstmal für diese Worte oder auch, ich sag mal, tiefschürfende Worte. Ich bin aber immer positiv, so geht das nicht. Ja, deswegen sage ich ja nicht. Deswegen habe ich auch zum Schluss das Schöne an der Arbeit gelassen. Ja, das finde ich gut. Okay, was ist schön? Schön ist, wenn man im Landesvorstand ist und man Freunde hat, die einem sagen, ey Chrissy, du machst da gerade echt scheiße, hör mal auf. Das ist schön, weil du weißt, da ist niemand, der lügt dir was vor. Es ist schön, auf Parteitage zu gehen und zu sehen, dass man irgendwo vielleicht einen Anstoß gegeben hat und die Leute damit arbeiten. Es ist für mich unheimlich schön, hier auf dem Parteitag zu sein und ein bisschen das Gefühl zu haben, ich hätte eine kleine Philosophie reingebracht und dass dieses mehr Basis, mehr mit der Basis sprechen, mit denen arbeiten, Sprechstunde, das zu ermöglichen, das ist halt einfach total toll. Und auch morgens vom WDR 5 zitiert zu werden. dass man halt dieses Amt, wenn es dafür, habe ich ja in meinem Blogbeitrag geschrieben, wenn ich es finanziell mir erlauben könnte, egal ob mich der Landesverband jetzt irgendwie finanziert oder wie auch immer, würde ich das mit Liebe weitermachen. Und ich glaube, ich habe immer versucht, so viel wie möglich Herzblut und Liebe in dieses Amt zu legen, wie es mir möglich war. Und deswegen ist es auch schön. Es hat mich dazu gebracht, dass ich denke, ich möchte das irgendwann nochmal machen. Alles klar. Ich denke, das ist ein schöner Schlusssatz, weil da hinten an der Tür kratzt auch schon der Hallenbesitzer und möchte zuschließen. Deswegen werden wir jetzt hier abbrechen. Chrissy, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und viel Spaß als Engel. Dankeschön. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.